für sie vereinen uns, hat man daran geglaubt. Alles wird endlich besser, man hat darauf gebaut. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Die Mauermörder ließ man laufen, Freiheit hat man ihnen geschenkt. Die Wende naht, haben sie gesagt. Doch sie haben euch alle nur betrogen. Die Wende naht, wir haben euch gewarnt. Doch sie haben euch mal wieder umerzogen. Die Wende naht. Millionen wurden arbeitslos, die Straßen wie leer gefegt. Im Osten, auch im Westen, ich habe diese Zeit noch miterlebt. Und die Stasi-Spitzel, die euch alle nur belogen, sitzen in den Ämtern, heute noch ganz oben. Die Wende nach. Sie gesagt, doch sie haben euch alle nur betrogen. Die Wende naht, wir haben euch gewarnt. Doch sie haben euch mal wieder umerzogen. Die Wende naht. Jahre später scheint der Osten zu erblühen. Geprägt von Korruption scheint die Sonne aufzugehen. Überwachung, nein, die gibt's nicht mehr, zumindest nicht direkt. Mit Brot und Spielen hat man euch den Tisch gedeckt. Die Wende nach. Doch sie haben euch alle nur betrogen. Die Wende naht, wir haben euch gewarnt. Doch sie haben euch mal wieder umerzogen. Die Wende naht, haben sie gesagt. Doch sie haben euch alle nur betrogen. Die Wende naht, wir haben euch gewarnt. Doch sie haben euch mal wieder umerzogen.